Oi, Gumuschki, Gumitisha, Gumitisha, Lubitisha, Gumitisha, Lubitisha, Maschenka. Nach dem gleichnamigen Roman von Wladimir Nabokov. Lev Glebovich? Lev Glebovich Ganin versuchte trotz der unerwarteten Finsternis, das Gesicht seines Gesprächspartners auszumachen. Ich habe Sie nicht ohne Grund nach Ihrem Namen und Vatersnamen gefragt. Ich glaube nämlich, soll ich nicht nochmal auf den Knopf drücken? Er ärgerte sich über die absurde Situation, in die sie beide geraten waren, und dass er mit diesem fremden Menschen nun wohl reden musste. Bitte sehr. Nur fürchte ich, das hilft nicht viel. Also wie gesagt, jeder Name bringt gewisse Verpflichtungen mit sich. Und Lev und Gleb, das ist ein seltener Zusammenschluss, der hohe Ansprüche stellt. Mein Name ist da viel bescheidener. Dabei fällt mir ein, dass ich mich ja noch vorstellen muss. Alexei Ivanovich Alfjorov. Ja, sehr angenehm. Was meinen Sie? Ob wir hier noch lange stecken bleiben? Es wird langsam Zeit, dass jemand was unternimmt. Zum Teufel nochmal. Gestern bei meiner Ankunft sind wir auf dem Korridor beinahe zusammengestoßen. Und als ich abends hörte, wie sie sich im Zimmer nebenan räusperten, habe ich nur nach dem Klang des Hustens gleich gewusst, Sie sind ein Landsmann. Sagen Sie, wohnen Sie hier schon lange? Eine Ewigkeit. Hätten Sie ein Streichholz für mich? Nein, ich bin nicht Raucher. Ein ziemlich schmieriges Haus, nicht wahr? Aber immerhin eine russische Pension. Trotzdem bin ich zurzeit sehr glücklich. Meine Frau kommt nämlich aus Russland her. 4 Jahre getrennt. Ja, das ist kein Spaß, jawohl. Doch jetzt dauert's nicht mehr lange, nur noch 6 Tage. Sie trifft am Samstag um 8.05 Uhr ein. Wir können doch hier nicht die ganze Nacht rumhängen. Es scheint, als bliebe uns gar nichts anderes übrig. Meinen Sie nicht auch, Lev Glebovich, dass unsere Begegnung hier etwas Symbolisches hat? Solange wir die Terra Firma unter den Füßen hatten, kannten wir uns nicht. Und nun will es der Zufall, dass wir zur gleichen Zeit nach Hause kommen und zusammen diesen Kasten betreten. Nebenbei, der Fußboden ist wirklich erschreckend dünn und drunter ist nichts als ein schwarzer Schacht. Ja, also, wie ich gerade sagte, wortlos sind wir eingetreten. Wir kannten uns immer noch nicht, schwebten schweigend in die Höhe und dann plötzlich Halt. Und Finsternis. Was soll denn daran symbolisch sein? Nun, die Tatsache, dass wir anhielten, bewegungslos, in dieser Finsternis. Und dass wir jetzt warten. Erst heute beim Mittagessen habe ich mit dem alten Herrn, wie heißt er doch gleich, der alte Schriftsteller... Podjagin. Ach ja, Podjagin. Mit dem habe ich über den Sinn unseres ewigen Immigrantendaseins diskutiert. Über dieses ewige Warten. Stimmt es eigentlich, was die Wirtin mir erzählt hat, dass ihr Zimmer zum Samstag frei wird? Stimmt. Wollen Sie ganz aus Berlin weg? Plötzlich knackte es über ihn. Oh, das ist schon besser. Im selben Augenblick erstrahlte die Birne an der Decke und der surrend nach oben schwankende Käfig wurde von gelbem Licht überflutet. Mit einem Ruck krallte sich der Aufzug an die Schwelle des 4. Stocks und hielt. Ein Wunder! Ich dachte, jemand hätte den Knopf gedrückt und uns heraufgeholt, aber hier ist keine Seele. Auch das ist symbolisch. Bitte nach Ihnen, Lev Glebovich. Die Pension war ein russisches Unternehmen und ausgesprochen unangenehm. Unangenehm vor allem deshalb, weil dort den ganzen Tag und einen großen Teil der Nacht die Stadtbahnzüge vorbeilärmten und den Eindruck erweckten, als bewege sich das gesamte Gebäude langsam vorwärts. Auf jeder Seite der Diele lagen 3 Zimmer, nummeriert mit großen schwarzen Zahlen, die an den Türen klebten. Es waren einfach Blätter aus einem Kalender vom Vorjahr. Die ersten 6 Tage des Monats April 1923. Der 1. April, erste Tür links, war das Zimmer von Alfjorow. Im nächsten wohnte Ganin und im dritten die Wirtin, Lydia Nikolajewna Dorn. Die Witwe eines deutschen Kaufmanns, der sie vor 20 Jahren aus Sarepta nach Berlin gebracht hatte und im vorigen Jahr an einer Hirnhautentzündung gestorben war. In den 3 Zimmern auf der rechten Seite des Korridors, vom 4. bis 6. April, wohnten Anton Sergejewitsch Podjagin, ein alter russischer Dichter, Clara, ein vollbusiges Mädchen mit auffälligen bläulich-braunen Augen, und schließlich im Zimmer Nummer 6 2 Balletttänzer, Kalin und Gonnod Zwietow. Einen Monat nach dem Tode ihres Mannes hatte Lydia Nikolajewna eine leere Wohnung gemietet und in eine Pension verwandelt. Podjagin war der Einzige, der sie je in ihrem Zimmer besuchte. Und dann erzählte er ihr von seinen altersbedingten Schmerzen und Wehwehchen und wie er sich jetzt schon seit 6 langen Monaten um ein Visum bemühte, damit er nach Paris kam, wo eine Nichte von ihm lebte und wo die langen, knusprigen Weißbrote und der Rotwein so billig waren. Die alte Dame nickte nur dazu und gelegentlich fragte sie ihn über die anderen Mieter aus. Besonders über Ganin, der nach 3-monatigem Hiersein gerade Vorbereitungen zur Abreise traf. Allerdings hatte er das schon mehrmals vorgehabt und es sich jedes Mal wieder anders überlegt und die Abreise verschoben. Lydia Nikolajewna wusste aus den Erzählungen des liebenswürdigen alten Dichters, dass Ganin eine Freundin hatte. Da lag die Wurzel seiner Unentschlossenheit. In letzter Zeit war Ganin lustlos und launisch geworden. Seine Trägheit rührte zum Teil sicher davon her, dass er gerade keine Arbeit hatte. Als er im vorigen Jahr nach Berlin gekommen war, hatte er sofort Arbeit gefunden und bis zum Januar mehrere verschiedene Tätigkeiten ausgeübt. Mehr als einmal hatte er sogar seinen eigenen Schatten verkauft, wie es so viele von uns tun. Mit anderen Worten, er fuhr in die Vorstadt hinaus, um dort als Filmstatist zu arbeiten. Und als er am Montagmorgen auf seinem Bett saß, dachte er daran, wie nun sein Schatten von Stadt zu Stadt und von Leinwand zu Leinwand wandern würde, ohne dass er je erfuhr, was für Menschen ihn sahen und wie lange er noch durch die Welt streifen musste. Er lauschte den Zügen, die durch dieses freudlose Haus rasten, in dem 7 verlorene Schatten aus Russland wohnten, und ihm kam das ganze Leben wie solch ein Stück Filmaufnahme vor, bei der die gleichgültigen Statisten nicht das Mindeste von der Geschichte wussten, in der sie mitspielten. Das verbleibende Geld reichte, um Berlin zu verlassen. Aber zuerst hätte er mit Ludmilla brechen müssen und er wusste nicht, wie er das anstellen sollte. Lustlos reckte sich Ganin auf seinem Bett und dachte an den gestrigen Sonntag, den er mit ihr an den Seen außerhalb von Berlin verbracht hatte, nur weil er ihr diesen lächerlichen kleinen Ausflug nicht abschlagen konnte. Er fand jetzt alles an ihr abstoßend. Weißt du, ich bin so empfindlich, dass ich es sofort merken würde, wenn du mich nicht mehr so liebst wie früher. Verrückt, was für ein Waschlappen er geworden war. Sag's mir bitte. Liebst du mich? Und obwohl er sich diese Woche als Frist dafür gesetzt hatte und der Wirtin erklärt hatte, dass er endlich entschlossen sei, am Samstag auszuziehen, spürte er, dass weder diese Woche noch die nächste irgendetwas ändern würde. Als Ganin gegen 2:30 das Speisezimmer betrat, saßen die anderen bereits auf ihren Plätzen. Podjagin blinkte freundlich mit den Brillengläsern und wandte sich ihm zu. Gratulieren Sie mir, Lew Glebowitsch. Die Franzosen haben mir heute das Einreisevisum geschickt. Na, das freut mich aber. Ich rate Ihnen, hier zu bleiben. Wann geht die Reise los? Alfjorow ließ ihn nicht zu Wort kommen. Was haben Sie gegen dieses Land? Hier ist doch alles ganz geradlinig. In Frankreich geht's im Zickzack. Und bei uns in Russland, oh, ein wildes Trudeln. Mir gefällt es hier sehr gut. Es gibt Arbeit und auf den Straßen kann man unbelästigt spazieren gehen. Ich werde Ihnen mit mathematischer Genauigkeit beweisen, dass man wenn man schon irgendwo wohnen muss. Aber ich hab's Ihnen doch erzählt, Alfjorow. Sie können sich überhaupt keine Vorstellung machen, was man alles durchstehen muss, nur um dieses Land verlassen zu dürfen. Allein schon die Fragebögen, die ich ausfüllen musste. Heute hoffte ich beinahe, Sie würden mir das Ausreisevisum in den Pass stempeln. Aber nichts da. Zum Fotografieren haben Sie mich geschickt. Und die Bilder werden erst heute Abend fertig. Ganz wie es sich gehört. In einem ordentlichen Land muss es so zugehen. Hier gibt es kein russisches Chaos. Es ist einfach ein Wunder, wie meine Frau diese 7 Schreckensjahre überstanden hat. Und ich bin sicher, dass sie hier blühend und heiter ankommen wird. Sie sind doch Dichter, Anton Sergejewitsch. Darüber sollten Sie mal schreiben, wie die Weiblichkeit, die liebliche russische Weiblichkeit, stärker ist als jede Revolution und alles überleben kann. Ungemach, Terror. Und da legt er schon wieder los. Kalin beobachtete Alfjorow aus den Augenwinkeln und schlug verstohlen den Takt zu seinen Worten. Gornod Zwetow sah seinem Freund auf die Hände und schüttelte sich vor unterdrücktem Lachen. Gestern war es genauso. Er hat von nichts als von seiner Frau geredet. Es ist ein Riesenfehler, wenn Sie dieses Thema nicht bearbeiten. Sobald Sie meine Frau kennenlernen, werden Sie vielleicht begreifen, was ich meine. Sie hat übrigens viel für Poesie übrig. Mit Ihnen wird sie sich sicher gleich verstehen. Aber was ich Ihnen noch sagen wollte. Eins ist völlig klar. Mit Russland ist es aus und vorbei. Aber. Das hören Sie wohl nicht gern, Lev Glebowitsch. Ja, stimmt. Aber ich will Sie trotzdem nicht dabei stören, Alexei Iwanowitsch. Heißt das etwa, dass Sie... Aber, meine Herren, bitte keine Politik. Wir müssen doch nicht über Politik reden. Und trotzdem hat Monsieur Alfjorow Unrecht. Clara strich sich energisch über ihre Frisur. Am Samstag also kommt Ihre Frau. Ja, am Samstag. Dieser Tag zog sich wie die vorangegangenen träge dahin. In einem Schal nichts tun. Bar sogar jener träumerischen Erwartung, die sonst den Müßiggang so verzaubern kann. Ganin saß reglos am Tisch und war außerstande, sich zu etwas zu entschließen. Er hatte das Gefühl, er müsse sofort einen Brief an Ludmilla schreiben und ihr darin entschieden klar machen, dass es an der Zeit sei, diese trübselige Affäre abzubrechen. Wie oft hatte er sich schon geschworen, gleich morgen mit ihr zu brechen und sich mühelos die passenden Worte dafür zusammengeklaubt, nur um kläglich zu scheitern, wenn er sich jenen letzten Augenblick vorzustellen versuchte, da er ihr die Hand drücken und das Zimmer verlassen würde. Nachts konnte er nicht schlafen. Er hatte ein nervöses Kribbeln in den Beinen und das Kissen drückte und zwackte ihn überall am Kopf. Und dann, mitten in der Nacht, begann sein Nachbar Alfjorow eine Melodie zu summen. Ganin lag da und war wütend. Er hielt es nicht mehr aus, zog sich die Hose an, ging in den Korridor hinaus und hämmerte mit der Faust an die Tür von Nummer 1. Oh, bitte kommen Sie doch herein, Lev Glebowitsch. Alfjorow stand in Hemd und langer Unterhose da. Sein blonder Bart war etwas zerzaust und seine blassblauen Augen strahlten vor Glück. Sie singen die ganze Zeit und dabei kann ich nicht einschlafen. Aber kommen Sie doch herein, ich bitte Sie. Bleiben Sie doch nicht zwischen Tür und Angel stehen. Er legte ihm gut gemeint, aber ungeschickt den Arm um die Taille. Verzeihen Sie mir bitte, wenn ich Ihnen auf die Nerven gegangen bin. Ganin kam nur widerstrebend ins Zimmer. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich einmal zu mir reinschauen. Ich konnte auch nicht einschlafen. Stellen Sie sich vor, am Samstag kommt meine Frau und morgen ist schon Dienstag. Warum haben Sie eigentlich noch nicht geheiratet, alter Freund? Mangel an Gelegenheit. Macht es Spaß? Es ist herrlich. Meine Frau ist ganz entzückend und noch sehr jung. Wir haben in Poltawa geheiratet, 1919. Und 1920 musste ich emigrieren. Ich habe ein paar Bilder von ihrem Schreibtisch. Die muss ich Ihnen zeigen. Er zog mit gekrümmten Fingern die breite Schublade auf und zog ein Bild hervor. Hier, das ist Maschenka. Nur ein mäßiger Schnappschuss, aber trotzdem ziemlich ähnlich. Und hier ist noch ein Bild von ihr in unserem Garten aufgenommen. Yellow Blutiger. Maschenka ist die da auf dem Stuhl, die im weißen Kleid. 4 Jahre habe ich sie nicht mehr gesehen. Gdzie ty? Aber Moment, wo wollen Sie denn hin, Lew Glebowitsch? Bleiben Sie doch noch ein bisschen, Lew Glebowitsch. Was ist denn los? Habe ich etwas Falsches gesagt? Die Tür fiel ins Schloss. Alfjorow stand plötzlich wieder allein mitten in seinem Zimmer. Also wirklich, ein Benehmen? Was ist dem denn bloß über die Leber gelaufen? Am Dienstagmorgen war der Himmel mild und dunstig weiß. Die Fensterscheiben erbebten in geschäftigem Rattern. Er sprang mit entschlossenem Schwung aus dem Bett und begann sich zu rasieren. Heute machte ihm das ein besonderes Vergnügen. Wer sich rasiert, wird jeden Morgen einen Tag jünger. Und Ganin hatte das Gefühl, dass er heute ganze 9 Jahre jünger geworden war. Als er sich danach in der Badewanne aus dem Waschkrug mit kaltem Wasser übergoss, strahlte er vor Freude. Dann bürstete er sich das feuchte schwarze Haar, zog sich rasch an und verließ das Haus. Wer ist da? Ich, mach auf. Ludmilla trippelte auf bloßen Füßen durchs Zimmer, schloss die Tür auf und sprang, ohne Ganin auch nur anzublicken, sofort wieder zum Bett zurück und mit einem Satz unter die Decke. Nun komm doch schon. Ludmilla schloss die Augen. Hör zu, Ludmilla. Sie setzte sich und riss die Augen weit auf. Ist was passiert? Ja. Es scheint, als wäre ich in eine andere Frau verliebt. Ich bin gekommen, um mich von dir zu verabschieden. Sie biss sich auf die Lippen. Das ist eigentlich schon alles. Es tut mir ja leid, aber da ist wohl nichts mehr zu machen. Ludmilla schlug die Hände vor die Augen und ließ sich mit dem Gesicht vornüber aufs Kissen fallen. Sagen wir uns also lieber gleich Lebewohl. Ich glaube, das wäre das Beste. Er schlenderte langsam durch die Straßen und rauchte dabei. Der Tag hatte etwas milchig-kühles. Zerzauste weiße Wolken erhoben sich vor ihm in den blauen Lücken zwischen den Häusern. Er musste immer an Russland denken, wenn er schnell ziehende Wolken sah. Aber jetzt brauchte er keine Wolken zur Erinnerung. Seit der vergangenen Nacht hatte er an nichts anderes mehr gedacht. Die ergötzlich private Begebenheit, die ihm vorige Nacht zugestoßen war, hatte das ganze Kaleidoskop seines Lebens verschoben und die Vergangenheit zurückgebracht, auf das sie ihn überwältige. Er setzte sich in einem Park auf eine Bank und sofort streckte sich sein behutsamer Begleiter, der ihn die ganze Zeit verfolgt hatte, sein grauer Frühlingsschatten, zu seinen Füßen aus und fing an zu sprechen. Vor 9 Jahren, im Sommer 1915. Vor 9 Jahren. Im Sommer 1915. Ein Landhaus? Der Typhus. Es war erstaunlich angenehm, sich vom Typhus zu erholen. Hin und wieder tat zwar die Milz noch weh, aber die eigens aus Petersburg herbeigeholte Krankenschwester rieb einem morgens, wenn der ganze Mund vom Schlaf noch klebrig war, mit einem portweingetränkten Wattebausch die pelzige Zunge ab. Man lag da, wie auf Wellen von Luft. Man lag da wie auf Wellen von Luft. Er ließ sich treiben und überlegte, dass er nun bald aufstehen würde. Fliegen spielten in einer Sonnenpfütze. Fliegen spielten in einer Sonnenpfütze. Und vom Schoß der Mutter, die an seinem Bett saß, sprang ein Knäuel bunter Seide, als sei es lebendig geworden, hinunter und rollte sacht über das bernsteingelbe Parkett. Hier, in diesem Zimmer, wo Ganin mit 16 vom Typhus gesundete, hatte er jenes Glück empfangen, das Bild jenes Mädchens, dem er einen Monat darauf in Wirklichkeit begegnen sollte. Es war nichts weiter als eine jugendliche Vorahnung, ein köstlicher Nebel. Doch heute wollte es Ganin scheinen, als wäre solch eine Vorahnung noch nie so vollständig erfüllt worden. Den ganzen Dienstag wanderte er von einem Park in den anderen, von einem Café ins nächste. Und seine Erinnerungen flogen vor ihm her wie die Aprilwolken im zarten Berliner Himmel. Er war ein Gott, der eine untergegangene Welt noch einmal erschuf. Stück für Stück ließ er diese Welt wieder auferstehen, und zwar einem Mädchen zuliebe, das er dort nicht eher hineinzusetzen wagte, als bis das Werk vollendet war. Er schob ihr Bild absichtlich in den Hintergrund, weil er ihm ganz allmählich näher kommen wollte. Schritt für Schritt. Genauso wie vor 9 Jahren. Und während er an diesem Frühlingsdienstag in Berlin umherwanderte, gesundete er aufs Neue. Spürte am eigenen Leib, wie es war, wenn man zum ersten Mal das Bett verlassen durfte, und empfand noch einmal die Schwäche in den Beinen. Als er am Mittag des nächsten Tages im Speisezimmer erschien, saßen die anderen bereits auf ihren Plätzen und Lydia Nikolajewna, die in der winzigen, verwelkten Hand einen riesigen Schöpflöffel hielt, füllte traurig die Suppenteller. Podjagin hatte heute wieder nichts erreicht. Der alte Mann war wirklich vom Pech verfolgt. Die Franzosen erlaubten ihm zwar die Einreise, aber die Deutschen wollten ihn aus irgendeinem Grund nicht hinauslassen. Mittlerweile reichte das Geld nur gerade noch für die Reise, und falls diese widrige Lage eine weitere Woche andauerte, musste er das Geld für seinen Lebensunterhalt ausgeben, und dann würde es nie mehr bis nach Paris reichen. Lassen Sie uns doch morgen zusammen hinfahren, Anton Sergejewitsch. Ich habe schließlich Zeit genug und werde Ihnen helfen, sich verständlich zu machen. Oh, vielen Dank. Es ist wirklich zum Heulen, wissen Sie. Ich habe schon wieder geschlagene 2 Stunden Schlange gestanden und komme trotzdem mit leeren Händen zurück. Meine Frau wird sicher auch mancherlei Schwierigkeiten haben. Sie ist allerdings sehr tüchtig. Kalin und Gonozjetow sahen sich an und kicherten. Ganin zwang sich, Alfjorow anzusehen. Sie kommt gut allein zurecht. Meine kleine Frau passt schon auf, dass ihr niemand die Butter vom Brot nimmt. Es kam ihm fast unglaublich vor, dass Maschenka diesen Mann geheiratet haben sollte. Und der Gedanke, dass er jetzt neben dem Mann saß, der Maschenka liebkost hatte, und die Berührung ihrer Lippen, ihre Scherzworte, ihr Lachen, ihre unwillkürlichen Bewegungen kannte und jetzt auf sie wartete, dieser Gedanke war entsetzlich. Aber zugleich empfand er auch eine Art aufregenden Stolz, wenn er sich darauf besann, dass Maschenka ja nicht dem Ehemann, sondern zum ersten Mal ihm ihren tiefen, unverwechselbaren Duft hingegeben hatte. Sonderbarerweise konnte er sich nicht genau erinnern, wann er sie das erste Mal gesehen hatte. Vielleicht bei einem Wohltätigkeitskonzert in einer Scheune am Rande des Besitzes seiner Eltern. Vielleicht aber sogar auch noch früher. Der Ton ihres Lachens, die sanften Gesichtszüge, ihre gebräunte Haut und die große Schleife in ihrem Haar waren ihm längst irgendwie vertraut, als ihm ein Student, der als Sanitäter im Lazarett des Dorfes arbeitete, ein Weltkrieg war im vollen Gange, von diesem 15-jährigen süßen und bemerkenswerten Mädchen, so drückte er sich aus, erzählt hatte. Doch dieses Gespräch war vor dem Konzert gewesen. Und jetzt, viele Jahre später, hatte er das Gefühl, ihre erste Begegnung in der Fantasie und die andere in der Wirklichkeit seien miteinander verschmolzen und unmerklich ineinander übergegangen, weil sie als Mensch von Fleisch und Blut bruchlos jenes Bild fortsetzte, das ihm verheißen worden war. An jenem Juliabend im Innern der Scheune flutete Licht über Köpfe und Schultern und spiegelte sich in den Augen. Es roch nach Karamellbonbons und Petroleum. Inmitten des heißen gelben Glanzes, inmitten der Klänge, die sichtbar Gestalt annahmen, in den Falten von karminroten und silbrigen Kopftüchern, in blinzelnden Wimpern und in den schwarzen Schatten an dem Deckengebälk, die sich bei jedem Hauch des Abendwindes hin und her schoben, inmitten dieses Geglitzers und der volkstümlichen Weisen, inmitten all der Köpfe und Schultern in der riesigen, überfüllten Scheune, hatte Ganin Augen nur für eines. Er starrte geradeaus auf einen braunen Zopf mit einer schwarzen Schleife, die an den Rändern leicht ausgefranst war, und streichelte mit seinen Blicken den dunklen, weichen, mädchenhaften Glanz des Haars an ihrer Schläfe. Er wusste nicht mehr, wann er sie das nächste Mal wiedergesehen hatte, ob schon am folgenden Tag oder erst eine Woche später. Bei Sonnenuntergang kurz vor dem Abendtee war er geradewegs nach Westen ins Abendrot geradelt. Er fuhr jedes Mal dieselbe Rundstrecke und wusste nie, wo er ihr begegnen oder sie überholen würde. Sie wohnte in Voskresensk und ging um die gleiche Stunde wie er in der Einsamkeit des sonnigen Abends spazieren. Er sah sie jedes Mal schon von Weitem und sofort wurde es ihm kalt ums Herz. Im Vorbeifahren blickte er ihn nie ins Gesicht, sondern tat, als sei er völlig ins Radfahren vertieft obwohl er noch eine Minute vorher dieser Begegnung entgegengeträumt und sich geschworen hatte, dass er ihr diesmal zulächeln und sie grüßen werde. In jenen Tagen war er überzeugt, sie müsse einen ungewöhnlichen, klangvollen Namen haben. Und als er von demselben Studenten erfuhr, dass sie Maschenka hieß, wunderte ihn das gar nicht. Ihm war, als hätte er das schon vorher gewusst. Und der einfache Name bekam für ihn nun einen ganz neuen Klang, eine entzückende Bedeutsamkeit. Ganin schlief ein. Er lag angezogen auf seinem nicht abgedeckten Bett. Seine Erinnerungen waren zerronnen und in einen Traum übergegangen. Es war ein seltsamer und überaus kostbarer Traum, und Ganin hätte sich daran erinnert, wenn er nicht im Morgengrauen von einem sonderbaren Geräusch geweckt worden wäre. Er setzte sich auf und horchte. Ein unverständliches Stöhnen und Schlurfen war vor seiner Tür zu hören. Jemand kratzte daran. Er riss die Tür auf. Vor ihm stand, den Kopf an die Wand gelehnt, Podjagin und schnappte mit weit offenem Mund nach Luft. Der alte Mann hatte wieder einen Herzanfall. Ganz ruhig. Gleich ist alles wieder gut. Ganin tauchte ein Handtuch in seinen Waschkrug und drückte es auf die nackte Brust des alten Mannes. Hab keine Luft mehr gekriegt. Konnte nicht zu ihnen rein. War zu schwach. Wollte nicht alleine sterben. Ganz ruhig jetzt, Anton Sergejewitsch. Trinken Sie. Es wird bald Tag, dann holen wir einen Arzt. Schon vorbei. Fürs Erste ist es vorbei. Ich hatte keine Tropfen mehr. Deshalb war es so schlimm. Dann kaufen wir Ihnen neue Tropfen. Möchten Sie sich vielleicht auf mein Bett legen? Nein. Ich bleibe noch einen Moment hier sitzen. Dann kann ich in mein Zimmer zurück. Es ist vorbei. Und morgen Vormittag? Verschieben wir es lieber auf Freitag. Das Visum läuft uns doch nicht weg. Oh, in Paris warten Sie doch schon so lange auf mich, Lovushka. Und meine Nichte ist zu arm, um ihr Reisegeld zu schicken. Meine Güte! Im Halbdunkel wurde nun alles erst recht seltsam. Das Lärmen der ersten Stadtbahnzüge, das graue Gespenst im Sessel, das Glitzern verschütteter Wassertropfen auf dem Fußboden. Und es war alles viel geheimnisvoller und ungreifbarer als die unsterbliche Wirklichkeit, in der Ganin nun schon eine ganze Zeit lang lebte. Um die zweite Augustwoche riecht es im nördlichen Russland schon ein wenig nach Herbst. Und eines Nachmittags in einem Pavillon im Park... Ja, der Pavillon. Er stand auf angefaulten Pfosten über einer Bodensenke. Und war von zwei Seiten her über abschüssige Stege zu erreichen, auf denen man vor lauter Erlenkätzchen und Tannennadeln leicht ausrutschte. Im Innern war er weiß gekalkt. Und Sommergäste aus den Datschas, die widerrechtlich in den Park des Herrenhauses vordrangen, hatten an den Wänden Kritzeleien hinterlassen. Eines Tages geriet auch Maschenka mit zwei recht unscheinbaren Freundinnen dort hinein. Das ist hier Privatbesitz. Am Tor hängt sogar ein Schild. Sie sagte kein Wort darauf, sondern blickte ihn nur schelmisch aus ihren schräg stehenden Augen an. Er deutete auf eine der blassen Kritzeleien. Haben Sie das gemacht? Da stand geschrieben, am 3. Juli warteten Maschenka, Lida und Nina in diesem Pavillon das Ende eines Gewitters ab. Die drei lachten hell auf und da lachte er mit. Dann unterhielten sie sich über Gewitter, über die Sommergäste in den Datschas, darüber, dass er Typhus gehabt hatte, über den lustigen Studenten im Lazarett und über das Konzert. Später, als der Abend hereinbrach, geleitete er sie und ihre Freundinnen bis zum Dorf. Er versprach, mit allen dreien am nächsten Morgen Boot zu fahren. Aber sie erschien ohne ihre Freundinnen. Maschenka setzte sich ans Steuer. Er stieß mit einem Bootshaken vom Steg ab. Er stieß mit einem Bootshaken vom Steg ab und ruderte zunächst langsam am Parkufer entlang, wo dichte Erlenbüsche sich wie schwarze Augenflecken im Wasser spiegelten und viele dunkelblaue Seejungferlibellen herumflatterten. Dann schob sich auf beiden Ufern der dunkle Wald bis ans Wasser herunter und mit weichem Rascheln trieb das Boot ins Uferschilf hinein. Zu Hause ahnte niemand etwas davon. Das Leben dort ging seinen lieben, altgewohnten sommerlichen Gang und war kaum berührt von dem fernen Krieg, der nun immerhin schon ein ganzes Jahr dauerte. Er traf sich jetzt täglich mit Maschenka am anderen Ufer des Flusses, wo auf dem grünen Hügel das verlassene, weiße Landhaus stand. Und einmal, als sie sich hier nach einem Regensturm in der Abendsonne trafen, wandte Ganin sich ab und verkündete Maschenka, dass er sie schon seit langem liebe. Es war Freitagmorgen. Die Tänzer schickten bei den vier anderen Pensionsgästen einen Zettel herum, auf dem es hieß: In Anbetracht dessen, dass erstens Monsieur Ganin uns verlässt, zweitens Monsieur Podjagin im Begriffe steht, uns zu verlassen, drittens Monsieur Alfjorow morgen die Ankunft seiner Frau erwartet, viertens Mademoiselle Clara ihren 26. Geburtstag feiert und fünftens die Unterzeichneten hier selbst ein Engagement erhalten haben, in Anbetracht all dieser Umstände veranstalten wir heute Abend um 10 im Zimmer des 6. April eine kleine Feier. Wie nett von den beiden. Podjagin verließ mit Ganin, der sich bereit erklärt hatte, ihn zur Polizei zu begleiten, das Haus. Das große purpurrote Gebäude des Polizeipräsidiums ging auf 4 Straßen zugleich hinaus. Ganin und Podjagin traten in einen breiten Gang. Sie müssen sich dort in die Schlange stellen und eine Nummer holen. Und das habe ich bisher noch nie gemacht. Ich bin immer gleich durch die Tür gegangen. Eine halbe Stunde später hatten sie Podjagins Pass abgegeben. Und dann wieder eine Schlange. Wieder Gedränge. Der übelriechende Atem von irgendjemandem. Und schließlich bekamen sie gegen eine Gebühr von ein paar Mark das gelbe Schriftstück zurück, aber nun geschmückt mit dem Zauberstempel. Sie verließen das Polizeipräsidium. Und jetzt zum Konsulat. Kommen Sie, wir fahren im Omnibus auf dem Oberdeck. Nein, wie ich mich freue. Ich bin richtig ins Schwitzen gekommen. Er polterte als erster die Wendeltreppe hinauf. Der Bus fuhr los. Unsere Enkel werden diesen ganzen Unsinn mit den Visa nicht begreifen. Sie werden nie und nimmer begreifen, wie viel menschliche Ängste mit so einem simplen Stempelabdruck verbunden waren. Aber nein, jetzt sehen Sie sich mal an, was für eine Fratze ich auf dem Bild da habe. Ich habe sogar 2 Pässe. Einen russischen, der echt, aber sehr alt ist. Und einen falschen polnischen, den ich jetzt immer benutze. Um das Fahrgeld bezahlen zu können, legte Podjagin sein gelbes Dokument neben sich auf die Bank. Was? Lew Klebowitsch? Ein gefälschter Pass? In der Tat. Mein Vorname ist wirklich Lew, aber mein Familienname sicher nicht Ganin. Aber was soll denn das, lieber Freund? Podjagin griff nach seinem Hut. Es wehte ein heftiger Wind. Nun ja, es hat sich so ergeben. Das war vor ungefähr 3 Jahren. Eine Partisanentruppe in Polen. Ja, und so weiter. Ich glaubte, ich könnte mich nach St. Petersburg durchschlagen und einen Aufstand anzetteln. Und nun ist es ganz praktisch und recht amüsant, diesen Pass zu haben. Wir müssen ja aussteigen, Anton Sergejewitsch. Podjagin begann in seinen Taschen nach etwas zu suchen. Kommen Sie doch. Ganin wandte sich um. Aber der alte Mann suchte immer noch. Sie kamen gegen 5 zurück. Clara hörte ihre Schritte und sah hinaus. Podjagin war bleich wie der Tod, sein Mantel und seine Krawatte in der Hand. Was ist passiert? Er hat seinen Pass verloren. Und dann bekam er einen Herzanfall. Hier, direkt vor der Haustür. Wir sind in der ganzen Stadt herumgelaufen und haben gesucht. Ich bin ein alter Idiot. Alles war endlich soweit, verstehen Sie? Und dann muss mir das... Wo kann er Ihnen nur aus der Hand gefallen sein, Anton Sergejewitsch? Das ist es ja. Ich habe ihn fallen lassen. Dichterische Freiheit. Der elitierte Pass. Die Wolkenhosen von Majakowski. Ein riesengroßer, umwölkter Kretin. Das bin ich. Na, vielleicht findet ihn ja jemand. Ausgeschlossen. Das war das Schicksal. und seinem Schicksal kann niemand entrinnen. Ich bin verdammt dazu, hier nie mehr wegzukommen. So war es mir vorher bestimmt. Anfang September musste Ganin wieder nach St. Petersburg. Zu Hause wirkte alles neuartig sauber, hell und entschieden. Wie immer, wenn man vom Lande zurückkehrt. Maschenka kam erst im November nach. Und damit begann ein neuer, vom Schnee bestimmter Abschnitt ihrer Liebe. Es war schwierig, sich zu treffen und quälend längere Zeit im Frost spazieren zu gehen. Am quälendsten aber war es, in Museen oder Kinos ein warmes Plätzchen zum Alleinsein suchen zu müssen. Am quälendsten aber war es, in Museen oder Kinos ein warmes Plätzchen zum Alleinsein suchen zu müssen. Kein Wunder, dass sie beide sich in den häufigen, ergreifend zärtlichen Briefen, die sie einander an leeren Tagen des Getrenntseins schrieben, wehmütig an die Parkwege und an den Duft des fallenden Laubes, wie an etwas unsagbar Teures und unwiederbringlich Vergangenes erinnerten. Vielleicht wollten sie mit solchen bittersüßen Erinnerungen nur ihre Liebe beleben, aber vielleicht spürten sie auch, dass ihr wahres Glück vorüber war. Und dann? Und dann, zu Beginn des neuen Jahres, musste Maschenka mit den Iren nach Moskau. Seltsamerweise war dieser Abschied für Ganin eine Erleichterung. Er wusste, dass sie im Sommer wieder in eine Datscha auf dem Besitz seiner Eltern in der Provinz von St. Petersburg kommen wollte. Zuerst dachte er viel daran, malte sich einen neuen Sommer und neue Begegnungen aus und schrieb ihr weiter die gleichen eindringlichen Briefe. Doch dann schrieb er allmählich seltener. Und als seine Familie Mitte Mai wieder auf ihren Landsitz übersiedelte, hörte er ganz damit auf. Dann kam Maschenka zurück. Ich komme zu dir. Ich sagte, ich komme zu dir. Mit dem Rad. Das schaffe ich in 2-3 Stunden. Das Telefon im Landhaus seiner Eltern war ein altes Modell mit einer Kurbel. Und zwischen Maschenka und ihm lagen 50 Kilometer tosender Finsternis. Wollte einfach nicht wieder nach Voskresensk. Hörst du noch? Papa wollte auf keinen Fall wieder in Voskresensk eine Datscha mieten. Von dir bis hierher sind es aber 50. Gegen 3 Uhr nachmittags fuhr er los, in Sporthemd und kurzer Fußballerhose und mit gummibesohlten Schuhen an bloßen Füßen. Nach etwa 15 Kilometern platzte der Hinterreifen. Und er brauchte lange, bis er ihn am Rande des Straßengrabens wieder geflickt hatte. Und dann, als nur noch 12 Kilometer vor ihm lagen, fuhr er über einen spitzen Stein und wieder ging dem Hinterreifen pfeifend die Luft aus. Als er endlich das Städtchen erreichte, in dem Maschenka den Sommer verbrachte, wurde es schon dunkel. Sie erwartete ihn, wie verabredet, am Tor des Stadtparks, hatte aber alle Hoffnung aufgegeben, da sie nun schon seit 6 Uhr nach ihm Ausschau hielt. An diesem Abend, der sonderbar langsam dunkelte. An diesem Abend, der sonderbar langsam dunkelte, unter den Linden im weiten Stadtpark auf einer Steinplatte, die tief ins Moos gesunken war, lernte Ganin sie im Verlauf dieser einen kurzen Begegnung inniger lieben als je zuvor. Und seine Liebe zu ihr erlosch, wie ihm schien, für immer. Ich bin dein. Tu mit mir, was du willst. Schweigend und mit klopfendem Herzen beugte er sich über sie und strich ihr mit den Händen über die weichen, kühlen Beine. Ja, твоя. Делай со мной, что хочешь. Aber der Park war voll sonderbar raschelnder Geräusche. Immerfort schien jemand hinter den Büschen näher zu kommen. Die Kälte und die Härte der Steinplatte tat seinen nackten Knien weh. Und Maschenka lag allzu ergeben, allzu reglos da. Ich habe dauernd das Gefühl, als ob da jemand wäre. Ganin stand auf und Maschenka brachte ihr weiß verschwimmendes Kleid wieder in Ordnung. Als sie dann zurück zum Parktor gingen, über einen vom Mondlicht gefleckten Weg, bückte sie sich zum Rasen hinunter und hob eines der blassgrünen Glühwürmchen auf. Sie hielt es auf der flachen Hand, beugte sich darüber, um es aus der Nähe zu betrachten. Sie hielt es auf der flachen Hand, beugte sich darüber, um es aus der Nähe zu betrachten. Ach du liebe Güte, das ist ja wirklich nur ein kaltes Würmchen. In dem Moment rang sich Ganin, der müde und unzufrieden mit sich selber war und in seinem leichten Sporthemd vor, zu dem Schluss durch, dass alles aus sei und dass er Maschenka nicht mehr liebe. Und als er ein paar Minuten später im dunstigen Mondlicht auf der bleichen Chaussee heimwärts fuhr, wusste er, dass er sie nie wieder besuchen würde. Er hatte Maschenka nie wiedergesehen. Ganin war in sein Zimmer zurückgekehrt und begann zu packen. Er zog zwei Lederkoffer unter dem Bett hervor und schüttete ihren Inhalt einfach auf den Fußboden. Da bemerkte er eine schwarze Brieftasche, in der er die drei Briefe aufbewahrte, die er von Maschenka bekommen hatte, als er auf der Krim diente. Der erste war ihm aus St. Petersburg nach Jalta nachgeschickt worden. Sie hatte ihn etwas über zwei Jahre nach ihrem glückseligen Herbst geschrieben. Lova, nun bin ich schon eine Woche in Poltawa. Heute ist es so angenehm und frisch, eben nach einem Gewitter. Wie damals in Voskresensk, weißt du noch? Wie schön war es, bei Regen im herbstlichen Park herumzulaufen. Wie kommt es, dass wir bei schlechtem Wetter damals nicht traurig waren? Es gibt so vieles, was ich dir schreiben oder dich fragen möchte, aber dann irren meine Gedanken ab. Ich habe seit jenen fernen Tagen viel Unglück gesehen und erlebt. Also schreib. Schreib mir um Gottes Willen, selbst wenn es die kleinsten Kinkerlitzchen sind. Und einstweilen wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich würde mich gern zärtlicher verabschieden, aber vielleicht habe ich es nach all diesen Jahren verlernt oder hält mich vielleicht etwas anderes zurück? Ganin erinnerte sich, wie er diesen Brief bekommen hatte und wie er an jenem fernen Januarabend einen steilen, steinigen Pfad hinaufgestiegen war. An tatarischen Pfahlzäunen vorbei, auf denen hier und da Pferdeschädel staken. Er erinnerte sich, wie er dann an einem kleinen Bach saß, der in dünnen Rinnsalen über glatte weiße Kiesel floss, und wie er durch die unzähligen, zarten, seltsam scharf umrissenen Zweige eines kahlen Apfelbaums in den mild rosafarbenen Himmel hinaufsah. Er schrieb ihr noch am gleichen Abend. Er schrieb liebevoll, träumerisch und erinnerte sie an die nassen Erlenkätzchen auf dem glitschigen Steg zum Pavillon, wo sie sich zum ersten Mal getroffen hatten. In jenen Jahren waren Briefe immer sehr lange unterwegs. Ihre Antwort kam erst im Juli. Vielen, vielen Dank für deinen guten, lieben, südlichen Brief. Warum schreibst du, dass du immer noch an mich denkst und mich nie vergessen wirst? Nein? Wie gut. Ich war in Sorge um dich, weil ich nicht wusste, wo du bist und wie es dir geht. Aber jetzt sollten wir den kleinen Faden, der uns verbindet, nicht mehr abreißen lassen. Sag mir, Lova, kommt es dir heute in der Erinnerung nicht auch komisch vor, was du mir einst gesagt hast? Mich zu lieben sei dein Leben, und wenn du mich nicht mehr lieben könntest, würdest du auch nicht mehr leben. Ja, wie doch alles vergeht, wie die Dinge sich ändern. Möchtest du das, was geschehen ist, alles noch einmal erleben? Kommst du her, um mich wiederzusehen? Na, was schreibe ich da für einen Unsinn, den ganzen weiten Weg herzukommen, nur um mich wiederzusehen? Ganz schön eingebildet, findest du nicht? Gerade habe ich in einer alten Zeitschrift ein Gedicht gelesen von Potjagin. Der Vollmond strahlt über Waldrand und Fluss. Sieh, die Wellen, die Schatten. Puh, welch ein Genuss. Ich glaube, ich bin heute ziemlich schwermütig. Ich weiß nicht, wie ich mich von dir verabschieden soll. Vielleicht habe ich dich geküsst. Ja, wahrscheinlich. Nach diesem Brief war er tagelang ganz erfüllt von zitterndem Glück. Es war ihm unbegreiflich, wie er sich je von Maschenka hatte trennen können. Die Pflicht hielt ihn in Jalta fest, der Bürgerkrieg stand bevor, aber so manches Mal entschloss er sich beinahe, alles im Stich zu lassen, loszufahren und auf den Bauernhöfen der Ukraine nach Maschenka zu suchen. Es war etwas Rührendes und Wunderbares, dass ihre Briefe es immer wieder schafften, das schreckliche Russland in jener Zeit zu durchqueren, wie ein Kohlweißling, der über die Schützengräben flattert. Er faltete den letzten Brief auseinander. Ihn hatte er am Tage vor seiner Abreise an die Front bekommen. Es war ein kalter Januarmorgen gewesen. Lova, mein Lieber, meine Freude. Wie habe ich deinen Brief erwartet und herbeigesehnt? Es war so schwer und schmerzlich, dir so zurückhaltende Briefe zu schreiben. Wie konnte ich nur diese drei Jahre ohne dich leben? Wie habe ich das überstehen können? Und wofür habe ich da eigentlich gelebt? Ich liebe dich. Und wenn du wiederkommst, werde ich dich mit Küssen nur so plagen. Erinnerst du dich noch? Mein Gott, wohin ist das entschwunden? dies ganz ferne, strahlende, zärtliche. Ich fühle genau wie du, dass wir uns wiedersehen werden, aber wann? Wann? Ich liebe dich. Komm zu mir. Die schwarzen Züge donnerten vorbei und rüttelten die Fenster des Hauses durch. Ganin stand im Zimmer der Tänzer am Fenster und wandte sich um. Am Tisch saßen Potjagin, Alfjorow und Klara. Gonozwietow stimmte eine Gitarre, die er irgendwo aufgetrieben hatte. Und Kalin war ständig auf den Beinen, um Wodka, Likör und bleichen Rheinwein einzuschenken. Ich dürfte eigentlich überhaupt keinen Alkohol trinken. Das ist das Schlimmste. Ich habe es Ihnen ja gesagt. Aber Sie sind wie ein kleines Kind, Anton Sergejewitsch. Warum isst und trinkt denn keiner? Kalin füllte die Gläser nach. Niemand sagte ein Wort. Die Feier war offensichtlich ein Reinfall. Schenken Sie ein, Kalin. Hier, Alfjorow braucht noch etwas. Oh. Ganin ging zum Tisch hinüber. Nur zu, kippen Sie es runter. Und Sie, Anton Sergejewitsch, Kopf hoch. Ja. Warum Trübsalblasen wegen eines verlorenen Passes? Sie werden schon einen anderen kriegen. Einen, der noch besser ist als der alte. Sagen Sie uns doch noch eins Ihrer Gedichte auf. Ach ja, dabei fällt mir ein, dass ich mich an ein paar Verse von Ihnen erinnere, Anton Sergejewitsch. Vollmond, Waldrand und Fluss. Ging es nicht so? Haben Sie das in einem alten Kalender gefunden? Damals hat man meine Gedichte sehr gern auf Kalenderblätter gedruckt. Auf die Rückseite. Über dem täglichen Kochrezept. Was war ich doch für ein Narr. Um dieser Gedichte willen habe ich mein Leben vertan und ganz Russland schlicht übersehen. Ich habe alles, was ich in mein Leben hätte stecken sollen, in meine Gedichte hineingelegt. Und jetzt ist es zu spät, um noch einmal von vorne anzufangen. Trinken Sie nichts mehr, bitte. Potjagin brachte ein gequältes Lächeln zustande und zupfte Ganin am Ärmel. Und hier sehen Sie den künftigen Retter Russlands. Erzählen Sie uns etwas, Lewuschka. Wo haben Sie sich herumgetrieben? Wo haben Sie gekämpft? Muss das sein? Tja, unbedingt. Denn wissen Sie, mir ist es heute so schwer ums Herz. Wann haben Sie Russland verlassen? Vor 5 Jahren. Ganin erinnerte sich seiner Flucht aus Russland nur noch wie in einem Traum. Einem Traum, der einem matt schimmernden Seenebel glich. 1919. Die Landenge von Perekop wankte und fiel. Ganin erlitt eine Kopfverwundung und wurde nach Simferopol zurückgebracht. Und eine Woche später war er, krank und kraftlos und von seiner Einheit abgeschnitten, die sich nach Feodossia zurückgezogen hatte, in den wahnwitzigen, albtraumhaften Evakuierungsstrom der Zivilbevölkerung geraten. Angekommen in Sevastopol stellte er seinen Koffer in dem aus weißen Stein erbauten Hotel Kist ab, wo ein unbeschreibliches Durcheinander herrschte. Und dann lief er, trunken von der dunstigen Sonne und einem dumpfen Schmerz im Kopf, an den bleichen dorischen Säulen des Portikus vorbei, die breiten Granitstufen zum Hafen hinunter, und starrte lange auf das schmelzende blaue Glitzern des Meeres, ohne nur einmal an das Exil zu denken. Bei Nacht an Bord beobachtete er, wie die leeren weißen Ärmel der Scheinwerfer den Himmel ausfüllten und dann wieder an ihm herabsanken, während das schwarze Wasser im Mondlicht wie lackiert aussah. Er war auf einen heruntergekommenen griechischen Dampfer geraten. Das Deck war überfüllt von bettelarmen, dunkelhäutigen Flüchtlingen aus Eupatoria, wo das Schiff am Morgen angelegt hatte. Es folgten ein paar herrliche, traurige Tage auf See. Zwei treibenden weißen Schwingen gleich umschloss die entgegenkommende Gischt alles. Umschloss den Bug des Dampfers, wenn er sie durchschnitt. Und die Schatten der Leute, die sich über die Reling lehnten, flimmerten weich über die hellen Hänge der Wogen hin. Am zweiten Tag tauchte Istanbul dunkel am orangefarbenen Abendhimmel auf. Und als Ganin an Land trat und am Kai einen blau gekleideten Türken sah, der auf einem Berg von Orangen schlief, erst da empfand er mit durchbohrender Klarheit, wie weit er von der warmen Gemeinschaft seiner Heimat und von Maschenka, die er auf immer liebte, entfernt war. Er saß in der Ecke des Zimmers und dachte an sie. Er würde Maschenka mitnehmen, weit weg, und er würde unermüdlich arbeiten für sie. Morgen kam seine ganze Jugend, kam sein Russland wieder zu ihm zurück. Oh, wie einfach doch alles sein würde. Morgen, nein, heute noch würde er sie wiedersehen, falls Alfjodow sich wirklich volllaufen ließ. Nur noch 6 Stunden. Jetzt schlief sie sicherlich in ihrem Abteil. Die Telegrafenmasten flogen im Dunkeln vorüber, Kiefernwälder und Hügelketten drängten dem Zug entgegen. Ihnen geht es nicht gut, Anton Sergejewitsch. Sie sollten sich jetzt hinlegen. Es ist schon 2:30. Also gut. Ich ziehe mich jetzt zurück und lege mich ein bisschen hin. Wo will unser großer Meister denn hin? Alfjodow. Halt! Bleiben Sie noch ein bisschen! Trinken Sie noch ein Glas und seien Sie still. Genau. Stützen Sie sich auf mich, Anton Sergejewitsch. Der alte Mann sah ihn verschwommen an, machte eine Handbewegung, als wolle er nach einer Fliege schlagen, und plötzlich wankte er und stürzte vornüber. Ganin und Clara konnten ihn gerade noch rechtzeitig auffangen. Seht mal, seht mal, er stirbt. Die Tänzer hatten es übernommen, einen russischen Arzt, den sie kannten, zu Potjagin zu holen. Er blieb eine halbe Stunde, gab hin und wieder einen schnalzenden Laut von sich, als ob er einen hohlen Zahn hätte, und ging dann wieder. Jetzt war es sehr still in dem unbeleuchteten Zimmer. Die Nacht schwand allmählich. Am Fuße des Bettes, in einem verschwommenen Sessel, der auf den Wellen der Morgendämmerung schwebte, saß Clara. Und etwas weiter weg kauerten Kalin und Gornetsvietow nebeneinander auf einem kleinen Sofa. Ganin ging auf Zehenspitzen durch den Korridor und kehrte in das Zimmer zurück, in dem vor kurzem die Feier stattgefunden hatte. Ist es nicht an der Zeit, ins Bett zu gehen, mein lieber Alexei Iwanowitsch? Nein. Nein. Ganin knipste das unnötige Licht aus. Hey, Sie. Wie heißen Sie noch? Lebowitsch. Hören Sie zu. Maschenka. Im Augenblick bin ich blau, stockbetrunken, voll wie eine Haubitze. Die haben mir dauernd nachgeschenkt. Zum Teufel mit Ihnen. Aber nein, das war's gar nicht. Ich wollte Ihnen von dem Mädchen erzählen. Sie müssen erst einmal ordentlich schlafen, Alexei Iwanowitsch. Es gab da nämlich ein Mädchen. Wie gesagt, begreifen Sie, was das bedeutet? Und jetzt kommt Maschenka. Können Sie das begreifen oder nicht? Alfjodow beugte sich über den Tisch und stieß die Gläser um. Ins Bett. Ganin zog ihn mit einem Ruck auf die Beine. Alfjodow leistete keinen Widerstand, schwankte aber so stark, dass Ganin ihn nur mit Mühe in die richtige Richtung steuern konnte. Als er sich endlich in seinem eigenen Zimmer wiederfand, grinste er breit und schläfrig und ließ sich langsam aufs Bett sinken. Plötzlich glitt Entsetzen über seine Züge. Der Wecker. Da drüben auf dem Tisch der Wecker. Stell ihn auf 7:30. Ganin begann, den Zeiger zu drehen. Er stellte ihn auf 10 Uhr, überlegte es sich anders und stellte ihn auf 11. Als er sich wieder nach Alfjodow umsah, lag dieser bereits in tiefem Schlaf. Ganin holte seine Koffer, stellte sie in die Diele hinaus und schlüpfte noch einmal in Potjagins Zimmer. Als Ganin an das Kopfende des Bettes trat, schlug Potjagin die Augen auf. Sehen Sie, ohne jeden Pass. Ganin sah in das Gesicht des alten Mannes, und wieder kamen ihm jene flackernden, schattenhaften Doppelgänger in den Sinn, jene zufälligen russischen Filmstatisten, die sich für 10 Mark pro Stück verkauft hatten und immer noch, Gott weiß wo, über hell schimmernde Leinwände flimmerten. Er dachte daran, dass Potjagin trotz allem etwas hinterlassen hatte. Wenigstens die 2 blassen Verszeilen, die für ihn, Ganin, zu solch einer warmen und sterblichen Lebendigkeit erblüht waren. Einen Augenblick lang sah er das Leben in seiner ganzen erregenden Schönheit, die aus Verzweiflung und Glück bestand, und alles kam ihm plötzlich erhaben und sehr geheimnisvoll vor. Lächelnd fasste er nach Putjagins Hand, die auf der Bettdecke lag und kaum noch zuckte, und dann richtete er sich auf und wandte sich Frau Dorn und Clara zu. Ich reise jetzt ab. Ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen. Die Sonne stieg immer höher und die Stadt hielt Schritt und erhellte sich. In dem kleinen Park in der Nähe des Bahnhofs machte er Halt und setzte sich auf dieselbe Bank, wo er sich vor so kurzer Zeit erst an seinen Typhus, an das Landhaus und an seine Vorahnung von Maschenka erinnert hatte. In einer Stunde würde sie ankommen. Ihr Mann schlief wie ein Toter und er, Ganin, war im Begriff, sie zu empfangen. Und plötzlich wusste er mit unerbittlicher Klarheit, dass seine Liebesgeschichte mit Maschenka für immer zu Ende war. Und plötzlich wusste er mit unerbittlicher Klarheit, dass seine Liebesgeschichte mit Maschenka für immer zu Ende war. Nur 4 Tage hatte sie gedauert. 4 Tage, die vielleicht die glücklichsten seines Lebens waren. Aber jetzt hatte er seine Erinnerung bis zur Neige ausgeschöpft. Und sein Bild von Maschenka blieb nun zusammen mit dem des alten sterbenden Dichters im Haus der Gespenster zurück, das selbst schon Erinnerung war. Außer diesem Bild gab es keine andere Maschenka, konnte es keine geben. Er wartete bis zu dem Augenblick, als der Schnellzug aus dem Norden langsam über die eiserne Brücke rollte, weiterfuhr und hinter der Bahnhofsfassade verschwand. Dann nahm er seine Koffer, winkte ein Taxi heran und sagte dem Chauffeur, er solle ihn zu einem Bahnhof am Ende der Stadt fahren. Er wählte einen Zug, der eine halbe Stunde später in den Südwesten von Deutschland an die Grenze fuhr und gab für die Fahrkarte 1/4 seines gesamten Vermögens aus. Und hinter der Grenze lag Frankreich, die Provence und schließlich das Meer. Als der Zug sich in Bewegung setzte, vergrub er das Gesicht in den Falten seines Regenmantels, den er an einen Haken über der Holzbank gehängt hatte, und nickte ein. Maschenka. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wladimir Nabokov. Übersetzung aus dem Englischen: Klaus Birkenhauer. Es sprachen Erzähler Patrick Güldenberg und Wolf-Dietrich Sprenger. Lev Glebowitsch Ganin, Tobias Schenke. Alexei Ivanovich Alfjorov, Andreas Schmidt. Anton Sergejewitsch Podjagin, Klaus Dittmann. Maschenka, Marina Frenk. Sowie Maria Magdalena Wacinska, Lewe Kühl, Steffen Siegmund und Patricia Ziolkowska. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz: Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie: Alice Elstner. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion: Henning Rademacher.